Vor 56 Jahren hinterließ Genosse Kim Jong-il die ersten Spuren der Führung der Sonnenrevolution. Aus diesem Anlass fanden jüngst in Polen eine festliche Kundgebung und in Guinea ein Vortrag statt. Die Reden hoben auf den Veranstaltungen hervor. Kim Jong-il habe am 25. August 1960 in der 105. Seoul Panzergarde-Division Ryugyongsu der koreanischen Volksarmee die ersten Spuren der Führung der Sonnenrevolution hinterlassen, was ein Ereignis von wichtiger Bedeutung gewesen sei. Unter seiner Führung habe sich die koreanische Volksarmee zu einer Elitenarmee entwickelt und in der andauernden Konfrontation mit den imperialistischen alliierten Kräften mit den USA als Rädelsführer stets den Sieg errungen. Ab der Kundgebung in Polen wurde ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen. Aus gleichem Anlass und anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas gab es am 15. August im Antiimperialistischen Forum Deutschlands ein Seminar.